Europa. Nachrichten. Um 12 Uhr mit Sarah Kumpf. Guten Tag. Unterstützung für Selbstständige. In Deutschland sind immer mehr auf Hartz IV angewiesen. Besuch in Haltern. Bundeskanzlerin trifft Angehörige der Germanwings-Opfer und Prozess wegen Anstiftung zum Hass. Chefin des französischen Front National muss vor Gericht. Immer mehr Selbstständige in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. In den vergangenen 8 Jahren hat sich die Zahl der Selbstständigen verdoppelt, die zur Unterstützung auch Hartz IV brauchen. Das berichtet das Statistische Bundesamt. 119.000 Menschen sind es in etwa bundesweit. Die linken Politikerin Zimmermann sieht deshalb Handlungsbedarf. Aus Berlin Katja Strippel. Der Weg in die Selbstständigkeit sei für viele auch ein Weg in eine prekäre Tätigkeit, von der man nicht leben kann. Vor allem für kleine Selbstständige müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zimmermann schlägt die Einführung eines Mindesthonorars für Solo-Selbstständige vor. Von Solo-Selbstständigkeit spricht man, wenn jemand keine Mitarbeiter hat. Die meisten Solo-Selbstständigen gibt es in der Land- und Forstwirtschaft. Ihr Durchschnittseinkommen lag im vergangenen Jahr bei 1.496 Euro im Monat. Alle müssen gegen Rassismus aufstehen. Das ist die Botschaft von Bundesjustizminister Maas nach der Pegida-Großdemonstration in Dresden. Der SPD-Politiker sagte, die fremdenfeindliche Bewegung sei radikaler geworden, die Hemmschwelle gegenüber Gewalt sinke. Es sei jetzt an der Zeit, dagegen zu halten, so Maas. 7 Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine besucht Bundeskanzlerin Merkel gerade das Gymnasium der Stadt Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. 16 Schülerinnen und Schüler sowie 2 Lehrerinnen dieser Schule waren bei dem Absturz ums Leben gekommen. Detlef Progress. Ungefähr eine Stunde lang bleibt die Bundeskanzlerin im Halterner Gymnasium, von der Öffentlichkeit streng abgeschirmt durch Polizeischutz. In der Schule trägt sie sich ins Kondolenzbuch ein und spricht mit Angehörigen und Mitschülern der Opfer. Fast alle Eltern der getöteten Schüler aus Haltern treffen heute die Kanzlerin. Einige Mitschüler der Getöteten kritisierten im Vorfeld den Besuch von Angela Merkel 7 Monate nach der Tragödie. Es sei zwar eine Ehre für die Schule, aber damit komme alles wieder hoch, nachdem eigentlich schon ein bisschen Ruhe eingekehrt sei. Schulleiter Ulrich Wessel dagegen betonte, der Besuch der Bundeskanzlerin sei ein wichtiges Zeichen der Anteilnahme, eine Geste, dass die Angehörigen in ihrer Trauer nicht alleine seien. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gehört zur Führungsspitze der Gewerkschaft IG Metall auch eine Frau. Die Soziologin Christiane Benner wurde zur 2. Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger Jörg Hofmann rückte zum 9. ersten Vorsitzenden auf. Beide wurden auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt mit jeweils mehr als 91% gewählt. Am Nachmittag beginnt in Lyon der Prozess gegen die Chefin der rechtsextremen französischen Partei Front National. Marine Le Pen wird Anstiftung zum Hass und Diskriminierung vorgeworfen. Sie hatte Muslime, die auf der Straße beten, mit nationalsozialistischen Besatzern im Zweiten Weltkrieg verglichen. Andreas Zeska. Diese Äußerungen lösten in Frankreich Empörung aus und führten zu Strafanzeigen. Die Ermittlungen zogen sich hin über mehrere Jahre. Schließlich hob das Europaparlament die Immunität seiner Abgeordneten Le Pen auf und machte damit den Weg frei für den heutigen Prozess. Dabei drohen der Parteichefin nicht nur 1 Jahr Gefängnis und 45.000 Euro Geldstrafe. Zusätzlich besteht die Gefahr eines Imageschadens. Denn seit sie die Partei führt, versucht Marine Le Pen, dem Front National einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Nicht nur einfache Parteimitglieder, sondern selbst ihren eigenen Vater hat sie ausschließen lassen, um sich zu distanzieren von rassistischen und antisemitischen Äußerungen. Das Wetter: am Nachmittag meistens bewölkt, vereinzelt auch mit Regen bei 10 bis 13 Grad. Morgen ab und zu sonnig und meist trocken bei 12 bis 14 Grad. Das waren Nachrichten mit Sarah Kumpf. Funkhaus Europa. Piazza. Dass so ein Sound aus Osnabrück kommen kann. Robin Schulz, der derzeit erfolgreichste deutsche DJ-Export mit Sugar. Und das Zuckerstückchen am Mikro ist Katrin Schröter. Tag Welt. She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't

Funkhaus Europa ist hier am Dienstagmittag. Verkehrte Welt gestern in Dresden. Ja, das war schon strange. Da tritt ein Deutsch-Türke als Hauptredner bei der Pegida-Demo auf. Akif Pirinci, der Schriftsteller. Ich kenne ihn auch aus den 80er Jahren. Da war er ja super erfolgreich mit diesem Katzenkrimi Felide. Der wurde auch verfilmt und in etliche Sprachen übersetzt. Akif Pirinci also stellt sich in Dresden hin und hetzt extrem vulgär über Flüchtlinge, Muslime oder die Grünen, bezeichnet Politiker als Gauleiter, Flüchtlinge als Invasoren, geiferte sich bis hin zu einem absurden KZ-Vergleich. Also das war so eine Andeutung, dass Asylgegner wie er heutzutage wohl ins KZ kommen würden, wenn es die noch gäbe. Und es gab auch erstmal Applaus für Pirinci. Der ist ja inzwischen als Autor von rechtspopulistischen Pamphleten unterwegs, auch sehr erfolgreich. Die große Verschwulung heißt sein aktuelles Buch. Genau der richtige Mann also für die Demo gestern. Es gab auch Anfeuerungsrufe, aber dann wurde es offenbar selbst den Pegida-Leuten zu viel. So werden die Volksvertreter die Versklavung und Ausplünderung ihres eigenen Volkes bewerkstelligen, für dessen Schutz und für dessen Wohl sie einst ein Eid geschworen haben. Inzwischen wurde Strafanzeige gestellt gegen Akif Pirinci. Was draus wird, wir berichten in Funkhaus Europa. So surreal. aktuelle Single von Lana Del Rey in Funkhaus Europa. Hier gibt's die beste Musik der ganzen Welt, zum Beispiel von Luan um 12:15. Cherche mon chemin, je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien, et je pars voyager en pensant à demain. Funkhaus Europa bis hier um gleich 12:20. Es war einmal ein Sommermärchen, das hieß Fußball-WM in Deutschland und machte alle sehr glücklich. Dann kam eine böse Hexe namens Korruptionsverdacht und jetzt könnte das Sommermärchen sterben. Also klären wir hier die Fakten, statt Märchen zu erzählen. Daniel Heuerhaus aus der WDR-Sportredaktion ist im Studio. Daniel, 5 Tage ist jetzt die Enthüllung durch den Spiegel her. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Bringen wir uns nochmal auf den gleichen Stand. Was genau soll passiert sein bei der Vergabe dieser WM? Genau, also der Spiegel kam am Freitag online mit dieser Nachricht heraus, am Samstag dann die Titelgeschichte. Und nach dieser Titelgeschichte soll das Bewerbungskomitee mit seinem Chef Franz Beckenbauer eine schwarze Kasse gehabt haben, damals als es um die WM 2006 ging. Gefüllt war diese Kasse angeblich mit 6,7 Millionen Euro, bereitgestellt vom damaligen Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus. Der Zweck der Kasse, laut Spiegel, damit sollten FIFA-Funktionäre aus Asien bestochen werden, damit sie bei der WM-Vergabe für die WM 2006 dann für Deutschland stimmen, was sie nachweislich auch getan haben. Das also der Vorwurf. Der DFB bzw. das WM-Bewerbungskomitee soll sich die Ausrichtung der WM 2006 unseres schönen Sommermärchens erkauft bzw. ergaunert haben. Es wird da nachvollzogen, wer wann was überwiesen hat. Irgendwie scheint es jedenfalls so zu sein, dass einmal 6,7 Millionen in die eine und dann in die andere Richtung gegangen sind. Hört sich also irgendwie schlüssig an. Was sind denn die Beweise, die man hat? Man braucht bei dieser Überweisung fast schon irgendwie ein Schaubild und vor allem bei den Beweisen wird es dann sehr schwierig und problematisch. Es gibt Stand heute keine Beweise, sondern nur Indizien und Hinweise. Das haben selbst die Autoren des Spiegelartikels zugegeben. Deshalb ist nach diesem großen Knall vom Wochenende auch so ein bisschen die Luft raus, zumindest vorübergehend. Die Spiegelautoren beziehen sich vor allem auf ein Dokument, in dem es um die spätere Rückzahlung dieser 6,7 Millionen Euro gehen soll. Angeblich soll dort der jetzige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach handschriftlich vermerkt haben, Honorar für Robert Robert Louis Dreyfus. Öffentlich gezeigt wurde das Dokument bisher nicht und es wurde auch nicht überprüft, ob die Handschrift wirklich die von Niersbach ist. Der war damals übrigens Vizepräsident in diesem Bewerbungsorganisationskomitee. Deshalb steht jetzt Aussage gegen Aussage. Der Spiegel erhebt die Anschuldigung, der DFB bestreitet alles, vor allem, dass es eine schwarze Kasse gegeben hat. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Beweise hin oder her, die FIFA ist bekannt für ihre unlauteren Methoden. Warum sollten denn die Deutschen ihre WM nur wegen dem Charme von Franz Beckenbauer bekommen haben und weil wir so toll sind? Warum sollte das bei uns ganz prima gelaufen sein, ganz korrekt, ganz fair? Ich gehöre auch zu diesen Leuten. Es gibt Hinweise, dass die Fußball-Weltmeisterschaften 1998 und 2010 auch durch Bestechung an Frankreich bzw. Südafrika gegangen sind. Und natürlich auch die Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar. Die stehen unter extremem Korruptionsverdacht. Und rund um die WM 2006 gibt es so viele Ungereimtheiten, unabhängig von dieser aktuellen Geschichte auch. Mhm. Ich glaube einfach, da ist nicht alles mit sauberen Mitteln zugegangen. Die Deutschen werden da nicht die lobende Ausnahme gewesen sein. Jetzt war aber diese Weltmeisterschaft für viele Menschen eben das berühmte Sommermärchen wegen der Stimmung und auch, weil es das Image von Deutschland in der Welt so verändert hat. Was würde das bedeuten, wenn jetzt wirklich diese ganze Geschichte unter Korruption zustande gekommen ist? Also ich finde, da müssen wir unterscheiden. Zum einen geben deutsche Politiker, Wirtschaftsgrößen und in diesem Fall halt Sportfunktionäre gerne die Saubermänner und anscheinend sind sie es nicht. Das hat jetzt zuletzt der VW-Skandal gezeigt und auch die aktuelle FIFA-Affäre lässt einfach die Vermutung aufkommen, dass auch wir Deutsche wissen, wie das mitunter schmutzige Geschäft in diesem Fall rund um Sportveranstaltungen läuft. In diesem Zusammenhang wird das Image natürlich deutlich angekratzt, mehr als das sogar. Trotzdem kann keine Ermittlung der Welt einen anderen Effekt des Sommermärchens zerstören, denn diese Weltoffenheit und Imageaufhübschung während der WM haben die Fans erreicht und nicht die Politiker. So weltoffen, wie die Deutschen zusammen mit den ausländischen Gästen damals gemeinsam gefeiert haben, das hat das Sommermärchen für mich erst zum Sommermärchen gemacht und das ist glücklicherweise total unangreifbar. Der mutmaßliche WM-Skandal, gleich auch in der Funk aus Europa-Frage des Tages. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a killer, I know I'm wrong, yeah. I'm a problem that I never ever be solved. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a maven. I know this world is changing. Never gave in, never gave up. I'm the only thing I'm afraid of. No matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm amazing, yeah, I'm all that. If I ain't on my grind, then what you call that? Victorious, yeah, we warriors. We make history, strive all victory. Standing at my podium, I'm trying to watch my sodium. Die high blood pressure, either let the feds get you. I'm amazing, born on a full moon. I was bred to get it in, no spoon. That's why I'm so goon, summertime. time, no tunes. Big family, small house, no room. They like, oh God, why he go so hard? Look what he's been through, he deserves an applause. So amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. Berät morgen über die Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe der WM 2006 nach Deutschland. Wir beraten heute schon. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die Frage des Tages. Stimmenkauf, schwarze Kassen, Bestechung, das sind die Vorwürfe. Noch gibt es keine Beweise, der DFB streitet ab. Aber was glaubt ihr? 0800 5678 774. Wir wussten, es wird sehr, sehr knapp, aber man braucht auch im Leben ein bisschen Glück, um eine solche Entscheidung dann als Sieger zu bekommen. Ja, war es wirklich nur Glück? 0800 5678 774. Und was würde das überhaupt für einen Unterschied machen für das Sommermärchen 2006? Wir reden drüber jetzt. Funkhaus Europa. Kostenlos 0800 5678 774. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que apenas a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Déjame el hilo para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tenso sin bajar la presión. Y su lado tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. En despacito y búscame. Amarradito y el demente. Una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, está, está. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, está, está. Das war Ricky Martin und das hier war Sepp Blatter. And the winner is Deutschland. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die Frage des Tages. Ja, Gewinner war Deutschland, aber wie sauber war die Vergabe der WM zu uns? 0800 5678 774 ist die Nummer zum Mitreden und Jochen aus Düsseldorf hat angerufen. Hallo Jochen. Hallo, Katrin, grüße dich. Hallo, wie siehst du die Sache? Also ich sehe die Sache, dass ohne Korruption läuft heute gar nichts mehr. Da kriegst du so ein Event nicht. Und entweder spielst du dieses Spiel mit oder du bist bei sowas außen vor. Die Moral ist einfach, es geht heute nur noch um Geld. Und es sind immer Leute, die mitverdienen wollen. Und das ist eine traurige Realität. Und die Berichterstattung, ich denke oft, das ist auch oft scheinheilig. Alle wissen, dass es so ist. Wenn es wirklich so ist, ist es dadurch okay? Nein, natürlich ist es nicht okay, aber es ist einfach so, es ist die Realität. Und da ändern wir nichts dran. Ihr berichtet darüber, da wird drüber geredet, das finde ich auch völlig, deshalb höre ich euch immer. Ihr macht das ja toll, aber wir ändern daran nichts. Weil der Konsument, eigentlich entscheidet der Konsument. Und wir konsumieren alles. Und deshalb wird sich da auch nichts ändern. Wir als Konsument, wir könnten das, wir dürften nicht mehr zum Fußball gehen, wir dürften bestimmte Sachen nicht mehr kaufen, wir dürften nicht mehr bei Amazon bestellen, so für mich als Beispiel, aber es wird nicht passieren. Danke Jochen für den Anruf. Danke euch. Ja, bis dann. Bis dann, ciao. Ich werde mal den Manni aus Krefeld fragen, der auch dran ist. Hallo Manni. Ja, hallo. Oh, ich habe da gerade eine fiese Rückkopplung. Hast du vielleicht das Radio an? Ja. Mach mal aus. Alles klar. So. So, besser? Ja, jetzt ist besser. Ja, also ich bin derselben Meinung wie der Jochen. Mittlerweile ist es schon Normalität geworden. Da kann man auch nichts gegen machen. Und falls das mal rauskommt oder so, ne, da sucht man sich irgendeinen Sündenbock und der ist dann schuld. Aber das Wichtige ist, klar muss man sagen, Deutschland wurde ja verdient Weltmeister. Ne? Das spielt ja keine Rolle, wo das stattgefunden hat. Jetzt ist es ja so, es gibt noch keine Beweise dafür, dass es wirklich korrupt gewesen ist. Wir sagen das alles sehr vorsichtig. Es gibt auch deutliche Zweifel, aber man muss auch sagen, bewiesen ist da noch nichts. Wie kannst du dir so sicher sein, dass eh alles korrupt läuft? Ja, mittlerweile ist das überall so. Also das ist nur meine Meinung. Ne? Also ich finde, das ist mittlerweile überall so. Ich habe auch schon ein paar Sachen gehört, darüber will ich jetzt auch nicht reden. Und das ist halt so. Manni. Kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe auch keine Beweise zu, aber okay. So funktioniert das fast überall, in jedem Bereich. Vielen Dank für den Anruf. Wir fragen einfach mal den Experten, den wir im Studio haben, denn er ist ja noch da, Daniel Neuhaus. Jetzt haben zwei Leute gesagt, normal, ist doch überall so. Kann man heute im Sport bei diesen ganz großen Summen, die da gezahlt werden, ob das Doping ist, ob das Bestechung ist, wirklich so pauschal sagen, ist doch eh alles gekauft? Ganz oft können wir es ja einfach nicht beweisen. Ne? Ich bin da eigentlich bei Manni und Jochen, dass man geneigt ist, das Ganze einfach zu akzeptieren, weil es irgendwie wie so ein notwendiges Übel dazugehört. Und man möchte ja als Fan wie trotzdem so eine Fußball-Weltmeisterschaft feiern. Das hat Manni ja auch gerade gesagt. Aber es ist irgendwie ganz gefährlich. Auf der anderen Seite müsste man eigentlich sagen, empört euch, boykottiert diese Veranstaltung, geht da nicht hin. Aber das ist halt schwierig, wenn man einfach diesen Sport liebt, jetzt in diesem Fall halt Fußball, und das Spiel einfach so vereinnahmt wird vom Geschäftlichen. Ne? Und da kannst du als Fan gar nicht mehr dich eigentlich davon loslösen. Und du kannst es nicht bekämpfen. Wichtig ist aber, dass die Verantwortlichen irgendwie drankommen. Sei es Sepp Blatter oder sei es jetzt in diesem Skandal dann vielleicht auch deutsche Funktionäre, die dann einfach bestraft werden und die mit sowas nicht davonkommen. Vielleicht ist es dann irgendwie so eine kleine Abschreckung für die nächsten Funktionäre, die sagen, nein, wir bleiben sauber. Und vielleicht wird es irgendwann mal, auch wenn das eine vage Hoffnung ist, dann besser. Die Vergabe der Fußball-WM 2006. Unsere Frage des Tages heute in Funkhaus Europa. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep. And I dream Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Kostenlos. 0800 5678 774. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. Not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up, brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up, sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up. Be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up. Stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Don't give up to the fight. Sick and tired of this game of technology. Humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand. Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light. For all right, come on, get up, stand up. Stand up for your rights. Come on, our brothers, get up, stand up. I said, don't give up the fight. Don't let them push you. Viertel vor eins. Peter Tosch, setz dich hin, denn wir machen weiter mit der Funkhaus-Europa-Frage des Tages. Wie sauber war die Vergabe der WM? Und Bülent aus Duisburg hat angerufen. Hallo Bülent. Ja, hallo. Und, was glaubst du? Ja, ich denke nicht, dass die Vergabe sauber war, wie bei vielen anderen Sachen auch, aber das liegt ja nun mal in der Vergangenheit und von daher ist das erstmal für heute irrelevant, bis auf das, wenn das wirklich rauskommt, dass die Leute bestraft werden müssten. Allerdings ist ja die Frage, wie es dann zukünftig weitergeht und da denke ich, gibt es bessere Möglichkeiten, dem vorzubeugen. Mhm, welche denn? Nehmen wir mal ganz zum Beispiel der Eurovision mit der Musik. Mhm. Wenn man ein Event macht, alle vier Jahre für die Weltmeisterschaft, dann kann man die Bewerbung, soweit ich weiß, finden ja Präsentationen statt, die Weltmeisterschaft ins Land zu holen, mhm, öffentlich machen im Fernsehen, öffentlich-rechtlichen. Und dann können die Bürger die ganzen Länder voten, welches Land sie bei der nächsten Weltmeisterschaft dabei haben wollen. Total gute Idee. Da stelle ich mir so eine riesige Show vor, ja, wo alle quasi auftreten und per Televoting wird abgestimmt. Ja, warum nicht? Und das Interesse wird noch mehr für die Weltmeisterschaft geweckt. Die Leute sind noch mehr involviert. und haben da noch mehr Spaß dran und daran verdient die Radio- und Fernsehindustrie und wer auch immer noch auch noch mit. Bühlen, super Vorschlag aus Duisburg, gebe ich mal gleich weiter an Daniel Neuhaus. Ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber gäbe es die Möglichkeit, irgendwie etwas demokratischer darüber abzustimmen, wer die WM bekommt? Ich fände es super, weil das, was Bühle sagte, beinhaltet ja, dass dann wieder die Fans darüber entscheiden können, wo ihre Sportart stattfinden soll, wo die Weltmeisterschaften stattfinden sollen. Und eigentlich ist das ja ein Event für die Fans, in seinem Ursprung zumindest. Das fände ich sehr charmant. Das Problem wäre, die Funktionäre, die das jetzt in der Hand haben, müssten das ja zulassen und auf den Weg bringen und würden sich ja quasi selber dann die Hände abschneiden, ne, und aus den Geldtöpfen. Ich fürchte, dass es dazu nicht kommen wird, aber es ist eine super Idee. Mhm. Beste, die ich bisher dazu gehört habe. Gucken wir trotzdem mal in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter in Sachen dieses WM-Skandals? Was sind so die nächsten Punkte? Also, die spannenden Fragen sind, finde ich, A, was passiert bei dieser FIFA-Dringlichkeitssitzung, die es heute gibt, also heute treffen die sich da alle, und was wird die FIFA dazu sagen zu diesen 6,7 Millionen Euro, die angeblich ja Deutschland bekommen haben soll für eine angebliche schwarze Kasse und die dann ja später zurückgezahlt wurden an diesen französischen Adidas-Chef über ein FIFA-Konto. Also irgendjemand bei der FIFA muss ja davon gewusst haben. Und das interessiert mich sehr, was dabei rauskommt. Und eine zweite Frage ist, ab welchem Zeitpunkt wird das dann auch mal für die Schweizer Bundesanwaltschaft interessant? Die ermittelt ja gegen Sepp Blatter, gegen die FIFA. Und die wird sicher ganz interessant und interessiert den Spiegel gelesen haben und wird sich natürlich auch für diese Anschuldigung interessieren und dazu, was der DFB dazu gesagt hat. Und da bin ich sehr gespannt, wann das ein bisschen mehr wird als nur ein Zeitungsartikel und vielleicht eine offizielle Ermittlung gegen die WM-Vergabe 2006. Also, wir bleiben dran. Die Funkers Europa-Frage des Tages geht auch weiter auf der Facebook-Seite von Funkers Europa. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak? Ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom. Hep zigzag. Dost kalalım iyi hoşta. Anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı? Boş elveda klişelerini. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom. Hep zigzag. Sorun bende değil, sendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş miş miş de boş boş boş. La la la la la la. İşte yine güzel insan. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Europa. Et si demain j'arrêtais de boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu. Et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction où le vent me mène. Et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la lune, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle. Et si demain est plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire, rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec deux jambes et puis deux bras, 32 dents et des choses à faire. Pourquoi pas se prendre dans les bras? Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures, des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, je n'avais plus besoin que dalle. Funkhaus Europa ist hier mit der besten Musik der Welt um 1:05. Und zwei lebende Legenden gibt's heute Abend live im Radio. Wir senden gleich zwei einzigartige Konzerte. Los geht's mit Toto La Momposina, genannt die Stimme Kolumbiens. Sie ist 75 Jahre alt, inzwischen aber noch voll da. La cumbia, muchacho, al sonido del tambor. Baile la cumbia, muchacho, al sonido del tambor. Sáquese un pañuelo blanco y séquese el sudor. Sáquese un pañuelo blanco y séquese el sudor. Toto La Momposina, eine absolut beeindruckende Erscheinung. Und von Kolumbien geht's dann gleich weiter nach Nigeria zu Tony Allen, dem Meisterdrummer und Pionier des berühmten Afrobeat. Lassen wir uns in Trance trommeln von Tony Allen und seinen Gästen heute Abend um 23 Uhr in Funkhaus Europa. Alle Infos funkhauseuropa.de. We'll be right back. Zeitreisen. Mühelos durch die Stilwelten. Von Afrobeat über Jazz und Soul bis hin zu Latin. Funkhaus Europa präsentiert The Soul Jazz Orchestra. Der Retro-Sound, der aus der Zukunft kam. The Soul Jazz Orchestra Live. Am 27. Oktober in Bochum und am 29. Oktober in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 13 Uhr mit Sarah Kumpf. Guten Tag. Unterstützung für Selbstständige. In Deutschland sind immer mehr auf Hartz IV angewiesen. Besuch in Haltern. Bundeskanzlerin trifft Angehörige der Germanwings-Opfer. Und Entlassung in den Hausarrest. Sportler Oskar Pistorius hat nach einem Jahr das Gefängnis verlassen. Immer mehr Selbstständige in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Das berichtet das Statistische Bundesamt. In den vergangenen 8 Jahren hat sich die Zahl der Selbstständigen verdoppelt, die zur Unterstützung auch Hartz IV brauchen. 119.000 Menschen sind es in etwa bundesweit. Die linken Politikerin Zimmermann sieht deshalb Handlungsbedarf. Aus Berlin Katja Strippel. Der Weg in die Selbstständigkeit sei für viele auch ein Weg in eine prekäre Tätigkeit, von der man nicht leben kann. Vor allem für kleine Selbstständige müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zimmermann schlägt die Einführung eines Mindesthonorars für Solo-Selbstständige vor. Von Solo-Selbstständigkeit spricht man, wenn jemand keine Mitarbeiter hat. Die meisten Solo-Selbstständigen gibt es in der Land- und Forstwirtschaft. Ihr Durchschnittseinkommen lag im vergangenen Jahr bei 1.496 Euro im Monat. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gehört zur Führungsspitze der Gewerkschaft IG Metall auch eine Frau. Die Soziologin Christiane Benner wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger Jörg Hofmann rückte zum neuen ersten Vorsitzenden auf. Beide wurden auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt mit jeweils mehr als 91% gewählt. 7 Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine hat Bundeskanzlerin Merkel das Gymnasium der Stadt Haltern am See in Nordrhein-Westfalen besucht. 16 Schülerinnen und Schüler sowie 2 Lehrerinnen dieser Schule waren bei dem Absturz in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Detlef Brugges. Ungefähr eine Stunde lang bleibt die Bundeskanzlerin im Halterner Gymnasium, von der Öffentlichkeit streng abgeschirmt durch Polizeischutz. In der Schule trägt sie sich ins Kondolenzbuch ein und spricht mit Angehörigen und Mitschülern der Opfer. Fast alle Eltern der getöteten Schüler aus Haltern treffen heute die Kanzlerin. Einige Mitschüler der Getöteten kritisierten im Vorfeld den Besuch von Angela Merkel 7 Monate nach der Tragödie. Es sei zwar eine Ehre für die Schule, aber damit komme alles wieder hoch, nachdem eigentlich schon ein bisschen Ruhe eingekehrt sei. Schulleiter Ulrich Wessel dagegen betonte, der Besuch der Bundeskanzlerin sei ein wichtiges Zeichen der Anteilnahme, eine Geste, dass die Angehörigen in ihrer Trauer nicht alleine seien. Nicht nur in Deutschland brennen zurzeit immer wieder Flüchtlingsunterkünfte. In Schweden ist zum 4. Mal innerhalb einer Woche ein Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber ausgebrochen. Erst am Wochenende hatte es in 2 geplanten Einrichtungen gebrannt. Der schwedische Polizeichef kündigte deshalb an, mehr Polizei rund um die Einrichtungen einzusetzen. Schweden nimmt in Europa im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge auf. Wie in Deutschland auch, werden deshalb zurzeit die Unterkünfte knapp. Mit 4 Schüssen hat der südafrikanische Sportler Oskar Pistorius 2013 seine Freundin getötet. Nach einem Jahr im Gefängnis wurde der frühere Paralympic-Star jetzt in den Hausarrest entlassen. Er war wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Jan-Philipp Schlüter. Oskar Pistorius hatte in kargen Raum im Gefängnis gegen die komfortable Luxusvilla seines Onkels in Pretoria eingetauscht. Seit gestern Abend sitzt er dort im Hausarrest den Rest seiner 5-jährigen Strafe ab. Die Sprecherin der Pistorius-Familie hat heute Morgen gesagt, die Angehörigen seien glücklich, dass Oskar zu Hause sei. Ihnen sei aber wichtig zu betonen, dass seine Strafe damit keineswegs verkürzt sei. Er werde sich strikt an die Bewährungsauflagen halten. Wie lange Oskar Pistorius seine neue Umgebung genießen kann, ist allerdings fraglich. Am 3. November findet vor dem obersten Berufungsgericht Südafrikas in Bloemfontein die Revisionsverhandlung statt. Die Staatsanwaltschaft will dort erreichen, dass Pistorius wegen Totschlags verurteilt und härter bestraft wird. Dann müsste er ins Gefängnis zurückkehren. Das Wetter am Nachmittag meistens bewölkt, vereinzelt auch mit Regen bei 10 bis 13 Grad. Morgen ab und zu sonnig und meist trocken bei 12 bis 14 Grad. Das waren Nachrichten mit Sarah Kumpf. Funkhaus Europa. Europa. Funkhaus Europa. Piazza. Katrin Schröter ist hier. Tag Welt. Maven. Anybody way, Doro jam, man. Doro hammer, Doro bako, Doro knock pass carpenter away, don't they knock before? Doro nado, Doro messy, Doro dream pull anybody way, try to mark. Doro, Doro, African prince, Doro. See, Doro, they make you all the guys, they feel you. Doro, Doro, Doro, Doro, catch anybody way, Doro fish, Doro. Choppy anybody way, Doro beef, Doro, Doro mega, Doro super, Doro star, Doro mega superstar, Doro catchy anybody way, Doro fish, Doro, Doro choppy anybody way, Doro beef, Doro. Ein Superhit und Popsong des Jahres 2014 in Nigeria, die Mavens mit Dorobuchi in Funkhaus Europa. In der ARD-Mediathek gibt es zurzeit einen Film abzurufen. Der ist eigentlich eine Doku, aber diese Doku kommt eher rüber wie ein Gruselfilm. Lass mal hören. Konzerne verklagen Staaten vor privaten Schiedsgerichten. Diese Gremien tagen geheim. Und keiner kann ihr Urteil anfechten. Alles das, was ein rechtsstaatliches Verfahren ausmacht, ist in diesem Verfahren nicht vorhanden. Anders als normale Gerichte sind sie antidemokratisch. Konzerne klagen gegen Entscheidungen, die Regierungen im Auftrag ihrer Bürger gefällt haben. What is democracy? Wie funktioniert das Geschäft mit den Schiedsgerichten? Welche Rolle spielen sie im geplanten TTIP-Abkommen mit den USA? Die Diskussion darüber ist entbrannt. Bereits heute gibt es tausende Abkommen, die Schiedsgerichtsklagen erlauben. Weltweit. Und kein anderes Land hat so viele solcher Verträge geschlossen wie Deutschland. Der Dokumentarfilm Konzerne klagen, wir zahlen. Der Autor ist gleich hier in Funkhaus Europa. Heute Abend blicken, ich komm gut geschmückt in den Laden geritten. Alle tanzen, die Damen sind echt entzückend. Ganzes Backblech voller Sahneschnitten. Die Torten schütteln ihre Schrippen, schütteln ihr Gold auf den Rippen, schütteln ihr Holz vor den Hütten. Die Macker versuchen im Takt zu nicken. Hey Barmann, mix mir was zusammen. Er schüttelt, schüttelt ein bis zum Rand. Ein Riesenhit drückt mich an die Wand. Der DJ swippt, die schüttelt ihm die Hand. Vielen Dank. Es bebt und wankt, alle drehen sich um, sehen sie an. Sie ist zwei Tonnen pure Eleganz. Sie tanzt mit mir wie ein schöner Elefant. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Schüttel dein Speck. Ja, dein Tisch ist fein gedeckt. Ich brauch kein Besteck. Lecker, du musst dich beißen lassen. Ich bin Bäcker und back auf deinen heißen Backen. Dein Toaster wackelt auf und ab. Dein Obst ist knackig, frisch verpackt. Fein zu Trüffel, groß und kompakt. Du schüttelst mich nicht ab. Ich häng mich an deinen Lippen im Rock. Ich häng an deinen Lippen wie Gloss. Du bist schön und schlau und studierter Bock. Bitte wehr meine Frau, du schüttelst den Kopf. Ich schüttel mich zu, denn das ist hart für mich. Kipp aus den Schuhen, Sanitäter tragen mich. Ich krieg Schüttelfrost, du bist der Arzt für mich. Gib mir ein Mittel, bitte schüttel deinen Arsch für mich. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Peter Fox um gleich Viertel nach eins in Funkhaus Europa. Es sind nur vier Buchstaben, aber diese vier Buchstaben haben es in sich. TTIP, kurz TTIP, das ist das geplante Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Riesendebatte. Derzeit findet in Miami die 11. Verhandlungsrunde statt. Und wir versuchen zu verstehen, worum genau es da jetzt geht und was das Problem ist. Der Autor Michael Wech ist im Studio. TTIP-Experte, hallo. Ich grüße dich, hallo. Einer der größten Kritikpunkte am TTIP-Abkommen sind die Schiedsgerichte. Und genau darüber hast du einen Film gedreht. Was ist denn überhaupt so ein Schiedsgericht? Ja, ein Schiedsgericht ist ein Gericht, was institutionell keine Anbindung hat. Also es sind normalerweise drei Schiedsrichter, die dann über einen souveränen Staat richten. Das funktioniert so, dass die Streitparteien, es ist eigentlich immer ein Unternehmen, das einen anderen Staat verklagt, nie umgekehrt. Und jede der beiden Streitparteien sucht sich einen Richter aus und diese beiden Richter bestimmen den dritten. Und dann haben wir ein Dreier-Tribunal, das hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt und sein Urteil spricht gegen einen souveränen Staat, zum Beispiel gegen Deutschland. Und dieses Urteil ist nicht anfechtbar und häufig mit einer hohen Schadensersatzsumme verbunden, die der Staat dann zahlen muss. Und da gibt es auch kein Rauskommen. Diese Schiedsgerichte gibt es also jetzt schon? Gibt es ein Beispiel für einen Fall, der da zum Beispiel mal verhandelt wurde? Ja, es gibt sehr wenig Informationen über diese Fälle. Häufig werden auch diese Urteile nicht immer veröffentlicht, nur die Schadenssummen. Ganz spannend ist ja zum Beispiel der aktuelle Fall, dass Vattenfall Deutschland vor einem solchen internationalen Schiedsgericht wegen des Atomausstiegs verklagt. Die Schadenssumme, die Vattenfall dafür fordert, ist 4,7 Milliarden Euro. Für wohlgemerkt eine, wie es in unserer Gesetzgebung normal ist, es ist ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag verabschiedet hat, mit der Mehrheit seiner Mitglieder, ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren. Und für dieses Gesetz zum Atomausstieg verlangt jetzt Vattenfall wegen der Folgen 4,7 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer. Mhm. Nun sind diese Schiedsgerichte auch Teil des TTIP-Abkommens und ein ganz wesentlicher Kritikpunkt von vielen Gegnern. Wie ist es zu erklären, dass Staaten wie die USA und die EU so etwas machen wollen, obwohl sie doch dann vielleicht selber verklagt werden könnten und viel Geld bezahlen müssen? Ja, das muss ich ehrlich gesagt sagen, das wüsste ich auch gerne. Es ist ja so, dass wir im Moment ist die Situation so, wenn wir aus amerikanischer Perspektive schauen, es gibt 53.000 US-amerikanische Unternehmen, die bereits in Europa tätig sind. Die sind hier seit langer Zeit. Und ich denke, die sind auch ganz zufrieden mit ihrer Position, sonst wären sie nämlich weg vom Fenster und pleite. Also es lohnt sich, in der Europäischen Union zu investieren. Und all diese Unternehmen kommen bislang ohne Schiedsgerichte aus, weil es gibt keine solchen Verträge bislang zwischen der EU und den USA. Also tatsächlich stellt sich die große Frage, warum das Ganze? Zumal, wenn man sich ein bisschen die Mühe macht, an den Ursprung zurückzukehren. Diese Verträge waren ja ursprünglich gedacht, dass sie Verträge sind mit Staaten, wo man vielleicht das Gefühl hat, als deutscher Investor in Pakistan 1957, das war der erste Vertrag dieser Art, man kann nicht genau einschätzen, wie ist es in dieser jungen Demokratie, kann ich mich auf das Rechtssystem verlassen. Deshalb wurde diese Idee der Schiedsgerichte geboren. Mhm. Jetzt, wenn wir über das Verhältnis der Europäischen Union und der USA sprechen, stellt sich einfach die Frage, vertrauen wir einander in unsere Rechtssysteme nicht? Weil jeder kann natürlich, wenn er mit einer Entscheidung des Staates nicht zufrieden ist, zum Bundesverfassungsgericht gehen. All das sieht ja unsere Demokratie vor. Also ich denke, es gibt genug Instrumentarien und Rechtsmittel, die man ausschöpfen kann, um zu seinem Recht zu kommen. Michael Wech war das. Sein Film über Schiedsgerichte, die ein Teil des TTIP-Abkommens sind, liegt in der ARD-Mediathek. Kann man sich noch anschauen. Und wir sprechen gleich weiter über TTIP in Funkhaus Europa. Congeló, me quedé flipa y el tiempo se congeló. Mirando en el muro un punto negro y vaciló. Mirando en el muro un punto negro y vaciló. Hecho con tu tiempo, como a ese humo se lo ha llevado el viento y no volverá. Ay, niña tonta, que has hecho con tu tiempo, como a ese humo se lo ha llevado el viento y no volverá. Ay, niña tonta, que has hecho con tu tiempo, como a ese humo se lo ha llevado el viento y no volverá. Tonta, que has hecho con tu tiempo, como ese humo se lo ha llevado el viento y no volverá. Neu in Funkhaus Europa aus Indien. Who That Girl von Roach Keller und Miss Pooja. Show that girl that I'ma love ya, and I'ma hold you tight. I say, who that girl? I wanna know that girl. Who that girl? I wanna know that girl. Looking beautiful tonight. I wanna show that girl that I'ma love ya, and I'ma treat you right. I say. Pooja in your Patiala suit. Below you looking nice. They body very spice. They like a matter from the Munda Hoga hypnotized. Jodi Jodi Melana Benaitan day. They know they come a Chandigarh motorcycle day. They doesn't mean no Billorani. Do you feel the same? Do burn a jump to Mary Queen and I can be your king, king. Club de tu jai hips de Shakira nalle madhuri di smile jadon lak mat kondi baby girl you jam me wild. Hello, Pooja. Kanadische Zusammenarbeit von Roach Killer und Miss Pooja im Global Pop Radio. Riesenproteste, Demos, Kampagnen in ganz Europa und den USA. Viel Widerstand gegen das TTIP-Abkommen. Die Vorbehalte in weiten Teilen der Bevölkerung sind riesig. Mindestens 150.000 Menschen gingen vor kurzem in Berlin auf die Straße. Und wir sprechen mit Marita Strasser von der Bürgerbewegung Campact. Hallo. Hallo. Welche Punkte sind denn aus Ihrer Sicht die gefährlichsten bei diesem TTIP-Abkommen? Das TTIP-Abkommen ist kein Freihandelsabkommen, wie es meistens genannt werden wird, denn freien Handel gibt es längst zwischen den USA und der EU. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag und das Gefährlichste daran ist, dass er demokratische Entscheidungsmöglichkeiten für die Zukunft einschränkt, und zwar ganz dramatisch. Wie? Es wird da festgelegt, dass zum Beispiel internationale Konzerne gegen demokratisch gefällte Entscheidungen klagen können, wenn das künftige Gewinnmöglichkeiten einschränkt. Das ist die eine große Gefahr für die Demokratie. Und die andere ist, dass dieser Vertrag sich nach der Unterschrift noch verändern kann. Es ist ein sogenanntes lebendes Abkommen, so wird es auch genannt. Und es gibt Gremien, die praktisch im Nachhinein noch die Regeln verändern können, die bestehende EU-Gesetzgebung sich anschauen können oder vorgeschlagene neue Gesetzgebung und sagen können, nö, das schränkt den Handel ein, das gefällt uns nicht und darauf Einfluss nehmen können. Sie sehen also eine Gefahr für die Demokratie. Viele Menschen sehen auch Gefahren zum Beispiel für uns im täglichen Leben, bei der Lebensmittelsicherheit zum Beispiel. Was ist denn da ein mögliches Problem? Das Problem ist, dass wir völlig unterschiedliche Risikokulturen in Europa und in den USA haben. Beim Lebensmittelrecht, beim Chemikalienrecht, beim Bereich Kosmetika, da haben Sie jeweils nur einen Bruchteil der Substanzen, die hier aus guten Gründen verboten sind, die sind in den USA auch verboten. Wir haben völlig unterschiedliche Standards, was Grenzwerte von Pestiziden betrifft. In den USA ist noch nicht einmal Asbest verboten. Das zeigt Ihnen vielleicht mal auf, wie ernst das Problem ist. Und wenn jetzt mit so einem Vertrag wie TTIP die unterschiedlichen Regeln gegenseitig anerkannt werden, dann bedeutet das für uns, dass aus unserer Sicht unsichere Produkte auf unseren Markt kommen und die sind doch nicht mal als solche gekennzeichnet. Jetzt könnte man ja sagen, die USA ist nicht irgendein Land, sondern ein sehr großes Land. Die Menschen dort leben auch relativ geschützt und gesund. Vielleicht haben wir einfach die zu strengen Maßnahmen. Das können wir ja demokratisch entscheiden. Ich glaube, würden wir das demokratisch zur Entscheidung stellen, hätten wir in Europa satte Mehrheiten für unsere strengeren Regeln. Aber das Problem ist ja, dass hier nicht die Bürgerinnen und Bürger in der demokratischen Abstimmung darüber entscheiden, sondern die EU-Kommission und die US-Regierung dealen das hinter verschlossenen Türen aus und wir sollen das dann schlucken. Und so geht es nicht. Derzeit läuft die 11. Verhandlungsrunde von TTIP in den USA. Marita Strasser war das von Campact in Funkhaus Europa mit Kritik. 2 Freikarten gleich in Funkhaus Europa, jetzt hier, also dranbleiben. Débarque dans le club, accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche avec les vrais, ouais, je marche avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farrell. Ils se prennent pour Barcel, Springer. Belle. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous on brille sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un Brinks, tous les yeux sur ma sap. Tant t'es sapé comme sur Arte, donc ton mal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui clap, clap, clap, clap, clap. Et des mecs qui prennent des clac, clac, clac, clac, clac. En voyant ma dernière snap, snap, snap, snap, back. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, chat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hey Jeffrey, deux secondes, laisse passer mes gigoteurs. Belle chemise à la Biggie, une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets-les tous en ligne. Et on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Oui, danse à la Carlton. Gigante. Danse à la Carlton. Vas-y, danse à la Carlton. Jeffrey, danse à la Carlton. Il arrive toi aussi. Danse à la Carlton. Ashley, danse à la Carlton. Will, danse à la Carlton. Hey hey, danse à la Carlton. On danse à la Carlton. À Cosmopolitani. Rap aus Frankreich von Soprano. Funkhaus Europa ist hier mit der besten Musik der ganzen Welt. Und wir präsentieren heute Abend ein Musikgott aus Ghana, Pat Thomas, live in Berlin. Der wurde mal gewählt zum Mr. Golden Voice of Africa. Das war in den 70ern und jetzt ist er wieder da mit einem großartigen Comeback-Album. Aber trotzdem kennt den Namen Pat Thomas nicht jeder und deswegen ist Francis G. im Studio, Musikchef von Funkhaus Europa. Du warst gestern auf dem Konzert von Pat Thomas und bist begeistert. Ja, unvergesslicher Moment. Das war auch ganz lustig, weil ich bin nach dem Konzert völlig glücklich nach diesem Auftritt zu unserem Ü-Wagen. Wir haben dieses Konzert nämlich aufgenommen. Dann geht man in den Ü-Wagen, man trifft die Kollegen von der Technik. Sie sind fast jeden Tag unterwegs. Sie machen Klassik, Jazz, alte Musik, Global Pop. Und sie sind im Grunde immer so ganz cool. Ja? Sie machen ihren Job und das finden die toll, das finden die weniger toll. Sie waren am Kochen im Übergang und sagten, was war das für eine Band? Weißt du? Also da habe ich noch so die Bestätigung gehabt für dieses Highlight, für Pat Thomas und seine Kwashibu Area Band. Was macht ihn denn so begeisterungswürdig? Ja, erstmal hat man es mit jemandem zu tun. Du hast es gerade gesagt, das ist so ein Musikgott, der hat so Musikgeschichte in Afrika geschrieben, lebt in Accra, war auch zwischenzeitlich, nachdem er eine Riesennummer auch in Westafrika war, einige Jahre in Kanada, ist jetzt wieder aus der Versenkung, wenn man so will, wie viele auch älteren, sehr talentierten afrikanischen Musikern herausgekommen. Pat Thomas ist einfach, er hat diese Stimme, er war die Stimme auch von ganz, ganz vielen Bands in Ghana in einer bestimmten Zeit und dann hat er diese Band. Diese Band ist achtköpfig und heute wird man das auch im Binu in Berlin auch erleben. Das ist eine Einheit, das hat man selten, es ist gar nicht so schwer, ist gar nicht so einfach für Bands im Grunde aneinander zu bleiben, eine Zeit lang auch zu spielen und zu spielen, damit auch die Musik und auch die Formation da reif wird. Und das ist hiermit geschehen. Ausnahmemusiker, ich muss einen Typ herausheben, das ist Kwame Yeboah, den kennen wir ganz gut, der ist auch der Orchesterchef von Patrice. Kwame hat auch schon in der Band von Michael Jackson gespielt. Er hat im Grunde dieses ganze Ding da zusammengebracht. Er ist an der Gitarre, ist in den Keys. Der Bassist ist ein Beatmonster, es gibt super Bläser und dann diese lächelnde 69-jährige Pat Thomas mit der goldenen Stimme, der da einfach drüber schwebt. Und das ist so verzahnte Musik, butterweich, mit ganz, ganz vielen Highlights. Man geht da rein und wird ganz anders. Und ich habe es dir erzählt, also am Ende waren wir völlig baff. Man darf dieses Konzert nicht verpassen, denn Pat Thomas ist nicht jeden Tag unterwegs hierzulande. Also Funkhaus Europa ist Fan von Pat Thomas und wir wollen mal natürlich hören, wie der Mann klingt. Und zwar so, Live-Aufnahme von gestern Abend in Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld, Pat Thomas. Und das Beste ist, er spielt nochmal. Und zwar heute Abend live in Berlin. Und ich habe hier Karten. 0221 56789 777 ist die Nummer zum Gewinnen. 0221 56789 777. Alle Infos, wie immer, funkhauseuropa.de. Whoa, whoa, whoa. Afrika. Mr. Pat Thomas live in Köln und heute live in Berlin. Alle Infos zum Konzert. Funkhauseuropa.de. Yeah. Funkers Europa-Frage des Tages. Um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland läuft immer noch auf der Facebook-Seite von Funkers Europa. Und dieser Mann hier debattiert auch mit. Ja, Marsch und hallo, meine Freunde. Mein Name ist Costa Rapadopoulos. Er ist ein Romantiker, manchmal poetisch. Er singt. Und er hat eine Mission. Hallo, nochmal drei bitte. Costa Rapadopoulos, der Mann für gnadenlose Philosophie. Weißt du, woran ich merke, dass ich mittlerweile ein richtiger Deutscher geworden bin? Mm-mm. Ich empfinde als Südeuropäer Mitleid, wenn ein Bestechungsskandal in Deutschland an Tageslicht kommt. Mm-hmm. Allein schon die Anschuldigung, dass es Schwarzgeldkonten bei der WM-Vergabe gegeben haben könnte, das deprimiert mich. Oh. Ich erinnere mich an die WM 2006 in Deutschland ganz genau. Das war richtig geil. Ich wollte gar nicht aufhören zu feiern. Es war alles so unkorrupt und es funktionierte alles so reibungslos. Dann die ersten Zweifel. Aha. Beim Berliner Flughafen und die Elbphilharmonie habe ich gedacht, kleine technische deutsche Verzögerungen. Aber dann kam der Volkswagen-Skandal. Das war, als ob mir Brutus persönlich langsam den Dolch von hinten in den Rücken geschoben hat. Oh. Gerade bei deutschen Autos, das ist schlimm. Und jetzt das Kulturgut schlechthin, der Fußball, mit Schwarzkassen bestochen. Das ist, als ob der die eigene Mutter durch die Fresse an die Füße packt und dich auf links zieht. Wenn du nicht mehr den deutschen Autobauern und den deutschen Fußball vertrauen kannst, wofür steht dieses Land noch, hä? Mir tun die unbescholtenen Bürger leid. Wem willst du hier noch trauen, hä? Also wie gesagt, ich merke, dass ich mittlerweile ein richtiger Deutscher geworden bin. Wenn du willst, dass ich dir weiterhin vertraue, dann schieb mal 50 Euro rüber. Costa Rapadopoulos, der Mann für gnadenlose Philosophie. Bei funkhauseuropa.de. Went to the moped store. What's uppers? Salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown. Cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up. Moped to the ballet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope. My crew is ill, and all we need is two good wheels. Got gas in the tank, cash in the bank, and a bad little mama with dirt in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick gas, snuck her in backstage. You don't need a wristband, dope. Downtown, downtown, downtown. The K, sounding like a French pimp from back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie ollie oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand, an eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill yourself out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to this ish player. Tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tearing my suit. Tearing my suit. Downtown, downtown, downtown. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. In Bochum auf 103,3. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Hacer el intento. No quiero vivir así. N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias. No quiero que me lleve. Haciendo historia. Saka White Black. Enrique Iglesias war das. Und wir bleiben latinoamericanisch mit Carolina Quesada. Buenos yes. días. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pura vida. Sehr gut. Gibt's wow. gleich bei dir pura vida, ne? Ja, ja. Pura, pura vida. Wir spielen gleich Stimmt's oder Stimmt's nicht. Ah. Wie immer gibt's was zu gewinnen, wenn der oder die Hörerin zweimal oder drei Stimmt's oder Stimmt's nicht Fragen richtig beantwortet, dann gewinnt er oder sie. Und in den Fragen geht es heute um Star Wars. Ah, Star Wars. Ich habe mir gerade heute Vormittag den Trailer angeguckt. Den haben wir ja gepostet auf der Facebook-Seite von Funkhaus Europa. Und ich bin ja schon so heiß auf den Film. Gib's zu, du hast auch so ein Plastikschwert zu Hause. Ich habe zwei Plastikschwerter. Ich muss allerdings gestehen, die gehören nicht mir persönlich, aber sie befinden sich in meinem Haushalt. Ach, ja? Und ich habe ungefähr geschätzt 7,3 Millionen, wie heißen die nochmal, diese Artikel. Zu, ja, Merchandising-Artikel. Ja, wusstest du auch, dass die wohl so viel Geld machen durch diese Merchandise-Artikel? Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich gehört zu diesem Star Wars-Erfolg. Überhaupt habe ich gelesen, dass es Star Wars an sich aus finanzieller oder kommerzieller Hinsicht das erfolgreichste Filmprojekt aller Zeiten ist. Denn die machen ich habe jetzt hier eine Zahl für dich, Katrin, 24,5 Milliarden US-Dollar mit den Filmen und mit diesen ganzen Artikeln, die du zu Hause hast. Oh, oh, dann wollen wir sie lieber weiter nicht mehr loben. Du machst weiter hier im Funkhaus Europa. Möge die Macht mit dir sein und ich verabschieden. Ich mich muss. Meister Schulter geht. Viel Spaß noch in Funkhaus Europa. Fall into me, I got you now. I won't give up, never let you down. Let's get it straight, it's time to choose. I came to play, don't play to lose. Cause it looks to me like an interchange. I got the key, let you out the cage. But I want you all for my own. All for my own. Yeah, baby, I want you all for my own. Yeah, yeah. Drop it all, take a trip. Leave the world like a rocket ship. Just you and I, no passengers. We can take off if we go fast enough. You got all of me, no love to spare. Too much to miss, not enough to share. I want you all for my own. All for my own. I don't need no other love. There can be no other love. I'll never believe no other love. You don't feel no other love. Europa. 1, 2, Wechselschritt. Nein, doch nicht beim World Beat Club Mondial. Da geht was anderes. Club Culture meets Global Beat. Mit vier DJs auf zwei Dancefloors. Reggaeton, Salsa, East Wing, Bollywood, Soul, House. In einer neuen tollen Location gibt es die nächste Auflage von Club Mondial. Am Samstag ab 22 Uhr in der Mensa Academia in Bremen. Der World Beat Club Mondial. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.